word of prayer. Okay, beten wir am Anfang. Father, we thank you for this time together. Vater, wir danken dir für diese Zeit zusammen. We thank you, God, for the time of worship that you blessed us with and for Carl and Amanda. Danke für die Zeit der Anbetung, mit der du uns gesegnet hast und auch für den Carl und die Amanda, die Anbetung geleitet haben. Lord, we also just take a moment to pray over the tithes and offerings this morning and thank you for the way that we're able to give to you through our finances. Ja, Herr, wir möchten dir auch heute Morgen unsere Opfergaben und den Zehnten anbefehlen, wie du uns dadurch versorgst. Pray for wisdom to use it for your glory. Und bitten dich um Weisheit, dass wir es für die Zwecke nutzen, die du für uns vorgesehen hast. We thank you, God, for your word that is forever true. Wir danken dir für dein Wort, das für immer und ewig wahr ist. And God, we just pray that this morning as we study Jonah together, that you would speak directly to our hearts. Ja, wir bitten dich, Herr, dass wenn wir jetzt morgen das Buch des Jonah weiter studieren, dass du direkt zu unseren Herzen sprichst. Pray that you would give us ears to hear your voice and hearts to receive. Dass du uns Ohren gibst, die deine Stimme hören und Herzen, die wirklich das aufnehmen, was du für uns hast. We bless you and we praise you in Jesus name. Wir segnen dich und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, well last week we started studying through the book of Jonah together. Letzte Woche haben wir angefangen, das Buch Jonah gemeinsam zu studieren. And so for the month of November we're going to be going through Jonah one chapter per week. Und im Monat November werden wir durch das Buch Jonah hindurcharbeiten, ein Kapitel pro Sonntag. You know, last week we covered most of chapter 1 and we did a bit of an intro to the book. Und wir haben letzte Woche fast das gesamte erste Kapitel durchgemacht und haben so ein bisschen eine Einführung in dieses Buch bekommen. And in chapter 1 we find Jonah running away from God's will. Und wir finden den Jonah dort im Kapitel 1, wie er vor Gottes Willen wegrennt. And he did this after God clearly spoke to him, telling him to go to Nineveh. Und Jonah tat das, nachdem Gott ihm ganz klar und eindeutig gesagt hat, dass er nach Nineveh gehen soll. But what Jonah did is that he turned around and went in the complete opposite direction. Aber was Jonah getan hat, ist, er hat sich umgedreht und ist genau in die andere Richtung gegangen. He went so far as to go down to Joppa and look for a ship going to Tarshish. Er ist so weit gegangen, dass er nach Jaffa runtergegangen ist und wollte dort ein Boot nach Tarsis nehmen. So in Joppa he found this cargo ship that would take him to this place called Tarshish. Und an dem Hafen dort hat er eben ein Frachtschiff gefunden, was ihn nach Tarshish nehmen sollte. Which was literally at the end of the known world at the time. Und das war zur damaligen Zeit wortwörtlich das Ende der Welt, wo er dann hingehen wollte. And so Jonah gets on the ship and he goes down into the bottom of it and takes a nap. Und der Jonah geht an Bord und geht runter in die Kajüte und legt sich schlafen. Being completely comfortable in his rebellion. Er ist also komplett zufrieden mit seinem Status der Rebellion. And then as they are out to sea, God sends this fierce storm upon them. Und nachdem sie dann eben in See gestochen sind, sendet Gott diesen furchtbaren Sturm. And the thing that we saw is that Jonah's sin, his rebellion. Und was wir gesehen haben, ist, dass diese Rebellion, die Sünde des Jonah, dramatically affected the people that he was with. Auch dramatisch die Menschen beeinflusst hat, bei denen er sich befand. He caused them to suffer along with him. Er hat tatsächlich auch Leiden für sie verursacht, zusammen mit ihm. They suffered emotionally because they were terrified. Sie haben emotional gelitten, weil wir haben gelesen, dass sie sich wirklich gefürchtet haben. They suffered financially because they had to throw all of the cargo overboard in order to not sink. Sie haben finanziell gelitten, denn die mussten die ganze Fracht über Bord werfen, damit das Boot nicht unterging. And then they ended up ultimately suffering with their conscience. Und letztendlich haben sie auch noch gewissensmäßig gelitten. Because the only way out of the storm was to take Jonah and throw him overboard into the sea. Denn der einzige Ausweg, den es gab, war Jonah über Bord zu werfen. And in their minds, they were actually having to kill Jonah in order to survive themselves. Und von ihrer Ansichtsweise war das praktisch genauso wie den Jonah umzubringen, ihn jetzt in dem Sturm. They were in that situation because of Jonah. In dieser Situation haben sie sich eben gefunden wegen dem Jonah. But yet the chapter ends on a positive note. Aber wir sehen, dass das Kapitel ja auf eine positive Art und Weise endet. Because although these men went through this horrible experience, God used it to reach them. Denn obwohl diese Männer oder Menschen an Bord dort durch diese furchtbare Situation gingen, hat Gott diese Situation gebraucht, um sie tatsächlich zu erreichen. Because after throwing Jonah over the sea and seeing the sea calm down, denn nachdem sie Jonah über Bord geworfen hatten und sahen, dass sich das Meer beruhigte, these men recognized the hand and the mercy of God and turned to him. Haben diese Männer die Hand Gottes und auch seine Gnade erkannt und haben sich ihm zugewandt. Now let's take a minute before we get into today's teaching to think about why Jonah ran. Lass uns heute mal eine Minute nehmen, um zu schauen, warum ist der Jonah denn weggerannt? He was running from the Ninevites because he did not want to go talk to these people. Er ist ja vor den Leuten aus Ninive weggerannt, weil er mit ihnen absolut nichts zu tun haben wollte oder nicht mit ihnen reden wollte. The Ninevites were an extremely cruel and barbaric people. Die Einwohner von Ninive waren extrem gewalttätig. Jonah was both terrified and hateful towards them. Und er hat wirklich Angst vor ihnen gehabt, aber hat sie auch gehasst. So God asking him to go to these barbarians was a pretty drastic thing. Das heißt also, dass Gott ihn gebeten hat, zu diesen Barbaren zu gehen, war eine ziemlich drastische Sache. It would be in modern times, it'd be like God telling one of us to go to ISIS and tell them about him. Es wäre so, als wenn man heute sagen würde, Gott sagt dir jetzt, pack deine Sachen und geh zum IS und rede über mich. Now considering what these men have done to Christians, I think any of us would stand back and go, are you sure about this God? Wenn man sieht, was der IS mit Christen getan hat, würde wahrscheinlich jeder von uns erstmal sagen, Gott, bist du dir wirklich sicher? The Ninevites were worse than them. Aber die Menschen aus Nineveh waren noch schlimmer. And so we can understand and sympathize with Jonah to a degree that he was reluctant to go. Also wir können auf eine gewisse Art und Weise verstehen, warum der Jonah ein bisschen zurückhaltend war, hier Gehorsam zu zeigen. Nevertheless, we can never really have a good reason to say no to God. Aber nichtsdestotrotz können wir nicht wirklich jemals einen guten Grund haben, Gott Nein zu sagen. And so as we continue on in this in chapter 2 today, und wenn wir also jetzt hier im zweiten Kapitel weitermachen, and we're going to see how God took this man Jonah in a state of rebellion and changed him. Dann werden wir sehen, wie Gott diesen Jonah in diesem Status der Rebellion nahm und ihn veränderte. And how once God interjected into Jonah's life, Jonah began to wrestle with accept his will. Dass wir sehen werden, dass Gott, sobald er anfing, direkt in Jonas Leben zu wirken auf bestimmte Art und Weisen, wie Jonah mit ihm gerungen hat, um seinen Willen tatsächlich zu machen. God used a very creative means of persuasion. Gott hat hier eine sehr kreative Art der Überzeugungskraft genutzt. In chapter 1, he sent a storm. Im ersten Kapitel sehen wir, dass er einen gewaltigen Sturm gesandt hat. And then at the very end of chapter 1, going into chapter 2, we see that God prepared a great fish. Und am Ende des ersten Kapitels sehen wir, dass Gott einen großen Fisch oder ein großes Meereswesen vorbereitet hat. Verse 17 of chapter 1, it starts off like this. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jonah zu verschlingen. Now what kind of fish was this? Was für eine Art Fisch war das denn? You know, people often try to think of it as being a whale or something. Ja, häufig denken die Leute, naja, das wird ein Wal gewesen sein. But there are obvious differences between whales and fish. Aber gibt es offensichtliche Differenzen zwischen einem Wal und einem großen Fisch? So when the Bible says it was a fish, it was actually a fish. Wenn die Bibel also sagt, es ist ein Fisch, dann war es auch tatsächlich ein Fisch. Not a whale. Kein Wal. Now we don't know exactly what kind of fish it was. Wir haben keine Ahnung, was für eine Art Fisch es war. People like to speculate all the time. Die Leute spekulieren gerne über solche Dinge. Could have been a whale shark. Es könnte ein Walfisch gewesen sein. Could have been something that was called a dogfish. Das könnte etwas wie ein, ja, wuff, wie ein Hundfisch gewesen sein, ein Hundfisch. It could have been some sort of giant prehistoric fish. Könnte auch irgendeine Art von prähistorischem großen Fisch gewesen sein. Nobody really knows, and to be honest, it really doesn't matter. Niemand weiß es wirklich, und letztendlich ist es auch nicht wirklich so wichtig. We just know it was a fish because this text tells us it was a great fish. Wir wissen einfach, dass es ein Fisch war, weil dieser Text es uns sagt, dass es ein Fisch war. And Jesus refers to it as being a great fish. Und Jesus selber sagt auch, dass es ein Fisch war. So the kind of fish is irrelevant. It's the fact that it was huge is the thing that's important for us to know. Was für eine Art Fisch es also war, ist eigentlich total egal. Es war irgendeine Art riesiger Fisch. But the most important thing here is how God actually used it. Aber das Wichtigste hier ist, wie Gott diesen Fisch gebraucht hat. Again, it says the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. Es sagt hier nochmal, der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jonah zu verschlingen. Das sagt mehr so, er hat das vorbereitet. This is an amazing picture of the sovereignty of God. Es ist ein wirklich fantastisches Bild der Souveränität Gottes. If you ever doubt that God is in control or that he has control over the circumstances of your life, think about this. Wenn du jemals Zweifel daran hast, dass Gott über die Umstände in deinem Leben wirklich noch die Kontrolle hat, dann denk einfach mal an diese Begebenheit hier. Think of all of the fish in all of the world and all of the seas. Denk an all die Fische in all den Meeren ganz über die Welt verteilt. And even just localizing it down to the Mediterranean Sea. Oder selbst wenn wir es nur aufs Mittelmeer runterbrechen. In the millions and millions of fish that live there. In den Millionen und Abermillionen von Fischen, die dort leben. God not only prepared this fish, hat Gott nicht nur diesen Fisch drauf vorbereitet, but he got it to the right place at the right time in order to swallow Jonah. Sondern er hat sich auch darum gekümmert, dass der Fisch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, um Jonah zu verschlingen. What an amazing coincidence. Was für ein unglaublicher Zufall das ist. And you stop and you think about that and it's mind-blowing. Wenn du da wirklich mal drüber nachdenkst, dann ist das echt überwältigend. You know, it's hard to make an appointment and actually meet people sometimes. Es ist schwer genug, manchmal einen Termin zu vereinbaren und die Leute rechtzeitig zu treffen. But God set it up so perfectly that this giant fish was in the right place at the right time for a Jonah snack. Aber Gott hat das Ganze so hervorragend geplant und vorbereitet, dass dieser riesige Fisch zum richtigen Zeitpunkt für den Jonah-Snack da war. And so God directed this fish in order to perform a specific purpose. Gott leitete also diesen Fisch für einen bestimmten Zweck. He wanted to preserve Jonah's life. Er wollte Jonas Leben schützen. Because he wasn't done with him yet. Denn er war mit Jonah noch nicht fertig. If it wasn't for this fish, how long would Jonah have survived just floating around in the sea? Wenn es nicht für diesen Fisch gewesen wäre, wie lange glauben wir, dass Jonah tatsächlich auf offenem Meer überlebt hätte? God sent this fish in order to rescue him. Gott hat diesen Fisch gesandt, um Jonah zu retten. And any time we choose to step out of God's will, we need to be rescued. Und jedes Mal, wenn wir außerhalb Gottes Willen für unser Leben schreiten, dann müssen auch wir gerettet werden. Anytime we find ourselves saying no, God, we need to be rescued. Jedes Mal, wenn wir uns an einem Ort finden, wo wir sagen, nein, Gott, ich will nicht, müssen wir gerettet werden. And as we see here, God has very creative ways of doing so. Und wie wir es hier sehen, hat Gott sehr kreative Arten und Weisen, um das tatsächlich zu tun. Jonah was in rebellion. Der Jonah war in Rebellion. But God still wanted him to go to Nineveh. Aber Gott wollte ja immer noch, dass er nach Nineveh geht. Because our no to God doesn't mean he's going to say no back to us. Denn nur weil wir Gott Nein sagen, heißt das noch lange nicht, dass er auch Nein sagt. And so God used this fish in order to break Jonah of his stubbornness. Gott hat also diesen Fisch gebraucht, um Jonas Widerspenstigkeit zu brechen. Now how stubborn was Jonah? Na, wie widerspenstig war denn der Jonah? Let's look at the rest of verse 17 into verse 1 of chapter 2. Schauen wir uns das Ende vom Kapitel 1 und Anfang Kapitel 2 an. It says, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Then Jonah prayed to the Lord his God from the fish's belly. Ist Kapitel 2 in der deutschen Übersetzung. Und Jonah war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jonah betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. So the German actually breaks it up in chapter 2? That's a better break. Yeah. That's good. Let's stop and think about that for a minute. Lass uns mal kurz innehalten und darüber nachdenken. Jonah was in the fish's belly for 3 days and 3 nights, and then he prayed. Jonah war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte, und dann hat er gebetet. Does anybody here have a stubborn streak in them? Hat irgendjemand hier unter uns auch so eine Widerspenstigkeit in sich ab und zu? Does anybody know someone who has a stubborn streak in them? Kennt ihr vielleicht irgendjemanden, der widerspenstig ist? Stubbornness can really cause us to dig our feet in and be unwilling to budge. Diese Sturheit oder Widerspenstigkeit, say that again, Diane. To be unwilling to move. Ja, kann uns wirklich davon abhalten, bereit zu sein, nach vorne zu gehen. You know, but the thing about stubbornness is that sometimes certain situations can break it. Aber das Ding mit der Sturheit oder Widerspenstigkeit ist, dass bestimmte Begebenheiten uns dazu bringen, diese Sturheit zu brechen. But sometimes it takes extreme situations to break our stubbornness. Aber manchmal braucht es tatsächlich extreme Situationen, um unsere Sturheit zu brechen. Now I think 3 days and 3 nights in the belly of a fish is pretty extreme. Also man würde ja denken, dass 3 Tage, 3 Nächte im Leib eines riesigen Fisches ziemlich extrem ist, oder? But it also shows us the depths of stubbornness that ran through Jonah's heart. Aber das zeigt uns auch auf, wie stur und wie widerspenstig der Jonah war. What do you think it was like in this fish's belly? Könnt ihr euch irgendwie vorstellen, wie es im Bauch dieses Fisches war? I don't think it was a comfortable place to be in. Ich glaube nicht, dass das irgendwie sehr komfortabel war. It's not like he walked in there and he's walking around and there's a table and a chair and a couch or something. Es ist ja nicht so, als wenn er da ankam und sagt, oh, da ein paar Stühle und einen Tisch und da kann ich mich jetzt schön hinsetzen. It would have been completely dark. Es wäre erstens komplett dunkel gewesen. It would have been completely smelly. Ja, es hätte extrem gestunken. You know, it would have been sticky and wet and damp. Und klebrig, verschleimt und feucht und nass. And what sort of things would have been in that stomach with Jonah? Und was für Dinge wären da in dem Bauch mit Jonah gewesen? What sort of things are in our stomachs after we eat? Was befindet sich in unserem Bauch, nachdem wir gegessen haben? I'm saying this, I'm being a little graphic here in order to give us a real idea of what this man was going through. Ich bin hier ziemlich bildlich und extrem, aber wir sollten uns verinnerlichen, in welcher Situation der Mann think war. About what fish eat. Denk drüber nach, was Fische essen. They eat other fish. Die essen andere Fische. Fish, even when it's just sitting there, you know, undisturbed, can be stinky. Also ein Fisch, der da einfach nur rumliegt, der kann auch ohne, dass man irgendwas mit ihm macht, stinken. But imagine being around fish that had been eaten and is in the process of digestion. Aber stellt euch vor, ihr seid jetzt mit Fischen umgeben, die im Prozess sind, verdaut zu werden. In complete darkness. In absoluter Dunkelheit. So we can read this and think, it took him 3 days and 3 nights to pray. Und dann können wir das lesen und sagen, es hat 3 Tage und 3 Nächte gedauert, bis er endlich gebetet hat. I would hope that I would not be this stubborn. Ich hoffe, dass ich nicht so stur wäre. That I could find myself in a pit like that and still take that long to respond. Dass ich mich in so einer Grube wiederfinde und so lange brauche, bis ich bete. Because God left him in that uncomfortable place until he broke. Denn Gott hat ihn in dieser unkomfortablen Situation gelassen, bis er gebrochen war. And God knows exactly where to put us in order to bring us to that place of repentance. Und Gott weiß ganz genau, wo er uns hinplatzieren muss, damit wir an einen Ort solcher Buße kommen. And there are those times when we might be so stubborn with God that he has to chastise us in some way. Und es gibt vielleicht Situationen, wo Gott auf diese Art und Weise mit uns umgehen muss, weil wir so stur sind. Now in Jonah's case it was extreme. Na, im Falle vom Jonah war das echt extrem. But as he was there in the belly of this fish wrestling with God for 3 days and 3 nights. Aber als er dort im Bauch dieses Fisches war und mit ihm gerungen hat mit Gott 3 Tage, 3 Nächte, he finally realized what he had done. Hat er letztendlich erkannt, was er getan hatte. And he began to come to his senses. Und er kam wieder zurück zu seinen Sinn. Now as we continue on from verses 2 through 7, we're going to see some of the things that brought Jonah to his senses. Wenn wir uns jetzt die Verse 2 bis 7 anschauen, dann sehen wir auch, was den Jonah wieder zurück zur Vernunft gebracht hat. In verse 2 we see that he had a sense of hopelessness. Im Vers 2 sehen wir, dass er eine Situation oder ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit hatte. There it says, and he said, I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. Vers 3 im Deutschen, und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Sheol was the word the Hebrews used to describe the abode of the dead. Was hier im Deutschen mit Rachen des Todes oder im Hebräisch Sheol übernannt ist, das war wie der Ort der Toten. In Jonah's mind he had reached that place of complete and utter despair. Und Der Jonah hat gedacht, ich habe diesen Ort der absoluten Verzweiflung jetzt erreicht. He had hit rock bottom. Er hat also absolute Tiefe erreicht. Quite literally, he felt like he was in hell. Er, wortwörtlich hat er sich gefühlt, als wenn er in der Hölle wäre. And so he had reached this point where he was breaking. Er hat also diesen Punkt erreicht, wo er anfing zu brechen. And at that place of brokenness, he began to pray. Und aus dieser Gebrochenheit, in der er sich befand, fing er auch an zu beten. You know, sometimes we need to go through these kinds of situations. Manchmal müssen auch wir durch solche Situationen gehen. Where we could be wrestling with God so much that he has to bring us to the bottom. Wo wir mit Gott so sehr ringen, dass er uns bis an unseren tiefsten Punkt bringen muss. You know, where we are there realizing, you know, I have no hope. An, wo er uns an einen Punkt bringt, wo wir erkennen, ich bin absolut hoffnungslos. You know, there's nowhere for me to go. Es gibt nirgendwo, wo ich hingehen kann. The only way I can look now is up. Den einzigen Ort, an den ich schauen kann, ist wieder aufzuschauen. I've been brought to a place of such despair, I have no option but to cry out to God. Ich bin an einen solchen Ort der Verzweiflung gebracht worden, dass ich keine andere Wahl habe, als Gott anzurufen. Jonah was in that place. Und Jonah war genau an diesem Ort. He was hopeless. Er war hoffnungslos. And in that place of hopelessness, we see that he recognized God's chastisement. Und an diesem Ort dieser Hoffnungslosigkeit hat Jonah auch erkannt, dass es Gott war, der ihn hier züchtigte. Notice verse 3. Ist dann Vers 4 im Deutschen. There it says, for you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the floods surrounded me. All your billows and your waves passed over me. Vers 4, du warftest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. All deine Wogen und Wellen gingen über mich. Jonah recognized the fact that he was under God's chastisement. Der Jonah hat hier erkannt, dass er unter Gottes Züchtigung He recognized sich befand. The fact that he was in the place that he was because God was trying to wake him up. Er hatte erkannt, dass er in dieser Situation war, weil Gott ihn wachrütteln wollte. You know, he understood that he, because of his rebellion, he was going through the horrible situation he was in. Er erkannte, dass er durch diese Situation ging aufgrund seiner eigenen Rebellion. In other words, it wasn't some random set of circumstances that brought him there. Das war nicht einfach nur irgendeine Zufallssituation, die ihn an diesen Ort gebracht hat. He recognized God's hand in it. Sondern Jonah hat erkannt, Gott hat seine Hand hier im Spiel. You know, and that's something for us to really think about. Und das ist etwas, worüber wir wirklich nachdenken sollten. Because there are two extremes we can take with this. Es gibt nämlich zwei extreme Positionen, die man hier einnehmen kann. One of them is something that we have to be careful about. Und eine davon ist etwas, wo wir wirklich vorsichtig sein sollten. We could be so sensitive to our bad, to the negative circumstances we go through. Wir können so sensibel über unsere negativen Umstände sein. And have maybe such a lack of understanding of the grace of God. Und wirklich ein fehlendes Verständnis über die Gnade Gottes zu haben. That we think that any time anything bad happens or any sort of suffering we go through is because God is punishing us in some way. Dass jedes Mal, wenn uns irgendetwas Schlechtes passiert, dass wir sofort denken, Gott straft uns für irgendetwas. There's just something about us in our fallen nature to assume the judgment of God. Es ist einfach irgendetwas in unserer gefallenen Natur, die sofort annimmt, dass das Gericht Gottes sein muss. But we have to be careful about that. Aber da sollten wir vorsichtig sein. Because not every storm we go through or every time we're swallowed by a fish is an act of chastisement. Denn nicht jedes Mal, wenn wir durch irgendeinen Sturm gehen oder von irgendeinem Fisch verschlungen werden, heißt das automatisch, dass Gott uns gerade züchtigt. You know, life is full of suffering. Das Leben ist voller Leiden. And we're going to go through hardships regardless of how obedient we are being to the Lord. Und wir werden harte Zeiten durchmachen, egal wie gehorsam wir dem Herrn sind. So we want to be careful to not let the devil heap up condemnation upon us. Also wir sollten vorsichtig sein, dass Satan solche Situationen nicht gebraucht, um nur noch Schuld auf uns und Verdammnis auf uns zu laden. But the other thing we have to be careful of, aber das andere, wo wir vorsichtig sein sollten, is going to the extreme opposite with that. Ist genau die entgegengesetzte Richtung. I mean completely oblivious to the things that are happening to us. Und das wäre, dass wir komplett überhaupt nicht wahrnehmen, was in unseren Umständen abgeht. Because if God is sending some sort of chastisement into our lives, denn wenn Gott tatsächlich irgendwelche Züchtigungen in unser Leben schickt, and we're hardening our hearts against it and say, no, this can't be from God. und wir unsere Herzen verhärten und sagen, nee, das kann nicht von Gott sein, and completely ignoring it, und es komplett ignorieren, then we will find ourselves missing what God's trying to show us. Dann finden wir uns an einem Ort, wo wir verpassen, was Gott uns eigentlich zeigen möchte. And actually hardening our hearts toward him. Und wir verhärten unsere Herzen ihm gegenüber. So where do you find the balance? Wo finden wir denn dann die Balance in dieser Geschichte? Well, it's as simple as asking God. Es ist so einfach, wie Gott tatsächlich zu fragen. If God is chastising us, wenn Gott uns züchtigt, he's doing it because he wants us to know. Dann will er es, weil dann will er, dass wir das tatsächlich wahrnehmen. You know, when parents correct their kids, they don't just go in and correct them and walk out and say nothing. Wenn Eltern ihre Kinder korrigieren oder züchtigen, dann tun wir das ja nicht als Eltern und gehen sofort wieder raus, ohne irgendetwas zu erklären oder zu sagen. It's for a purpose. Da gibt es ja einen Grund, einen Beweggrund. It's in order to get that person back on track. Es ist, um die Person wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen. And so if we are off track in some way, God will show us. Wenn wir also irgendwie vom Weg abgekommen sind, dann zeigt uns Gott das. And if we're not, und wenn wir nicht vom Weg abgekommen sind, wenn es tatsächlich einfach nur irgendeine schwierige Situation im Leben ist, die wir durchgehen, dann wird uns Gott auch das zeigen. Der Punkt ist wie folgt, wir müssen einfach unsere Beziehung mit Gott so eng haben, dass wir das auch wirklich wahrnehmen können, diesen feinen Unterschied. You know, the psalmist wrote, try me, Lord, and show me my heart. Der Psalmist sagte, Herr, prüfe mein Herz. Show me if there is any wicked way in me. Zeig mir, ob es irgendeinen bösen Weg in mir gibt. If we are living in that place of openness with the Lord and wanting to hear from him, he won't let us down. Wenn wir an einem solchen Ort sind, solcher Offenheit dem Herrn gegenüber, dann wird er uns auch nicht enttäuschen. So Jonah had experienced hopelessness. Der Jonah musste also diese Hoffnungslosigkeit erfahren. He recognized God's chastisement. Er hat Gottes Züchtigung tatsächlich erkannt. But he also sensed broken fellowship with the Lord. Aber er erkannte auch das gebrochene und zerrüttete Verhältnis mit seinem Gott. Notice in verse 4. Im Vers 5 auf der deutschen Seite. It says, then I said, I have been cast out of your sight, yet I will look again toward your holy temple. Dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Jonah sensed a break in fellowship because of his rebellion. Der Jonah hat also dieses gebrochene Verhältnis zu seinem Gott erkannt. He realized that because he chose to run from God's will, er hatte erkannt, dass weil er sich dazu entschieden hatte, vor Gottes Willen wegzurennen, and to completely disobey him, und ihm absolut ungehorsam zu sein, that the result of that was broken fellowship, dass das Endresultat ein gebrochenes Verhältnis mit seinem Gott war. This is an important thing for us to understand as believers. Das ist etwas sehr Wichtiges auch für uns als Gläubige, das zu verstehen. You know, as Jeff shared from Ephesians, you know, as we started the service off. Der Jeff hat ja vorhin vom Epheserbrief für uns vorgelesen. If you are a believer in Jesus, wenn du ein Gläubiger an Jesus Christus bist, then you are sealed and you have the Spirit of God living in you. Dann bist du versiegelt und hast den Heiligen Geist in dir. It's a done deal. Es ist erledigt. We have eternity before us and it's never going to be taken away. Wir haben die Ewigkeit vor uns und das kann nichts und niemand wegnehmen. We can never sin our way out of our salvation. Wir können uns niemals aus dieser Errettung wieder raussündigen. But we can certainly sin our way out of fellowship with God. Aber wir können auf jeden Fall unsere Beziehung mit Gott, die innige Beziehung, das Verhältnis durch Sünde. If we are ignoring him, wenn wir ihn ignorieren, we're choosing to live contrary to his will, und gegen seinen Willen leben, then we will find ourselves not fellowshipping with him. Dann finden wir auch, dass wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. God is there to reach out and to receive us back. Gott ist jederzeit da, um uns wieder zu sich zurückzunehmen. But we will find ourselves simply going through the motions. Aber wir finden uns an einem Ort, wo wir einfach nur, ja, wie eine Rolle spielen. And not really connecting with him. Und nicht wirklich mit ihm in Verbindung sind. Because how can you have fellowship with somebody that you're pushing away? Denn wie kannst du Gemeinschaft mit jemandem haben, den du wegdrückst? That you're ignoring. Den du ignorierst. How healthy would a marriage be if the spouses never spoke to each other? Wie gesund wäre eine Ehebeziehung, wenn die Ehepartner niemals miteinander sprechen würden? You know, and refuse to listen to one another. Und einfach nicht einander zuhören würden. Well, our relationship with God is similar. Unsere Beziehung mit Gott ist ähnlich. That in order for us to experience true fellowship, um wirklich Gemeinschaft mit Gott erleben zu können, we need to walk with him. Müssen wir mit ihm wandeln. If we're running away from him, we are not walking with him. Wenn wir von ihm wegrennen, dann wandeln wir nicht mit ihm. And Jonah realized that's what he had been doing. Und der Jonah hatte erkannt, dass es genau das, was er getan hatte. And he realized that he had been brought into this place of temporary broken fellowship. Und er hatte erkannt, dass er an diesen temporären Ort dieser gebrochenen Beziehung gebracht wurde. Now in that place, aber an diesem Ort, he was also reminded that God's mercy was sure. Wurde er auch daran erinnert, dass Gottes Güte und Gnade ihm fest zugesagt wurde. Notice verses 5 through 7. Die Verse 6 bis 7 im Deutschen. The waters surrounded me, even to my soul. The deep closed around me. Weeds were wrapped around my head. I went down to the moorings of the mountains. The earth with its bars closed behind me forever. Yet you have brought up my life from the pit. O Lord my God, when my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. When Jonah began to come to his senses, als der Jonah wieder zu Sinnen kam, he began to pray. Fing er an zu beten. And he began to cry out to the Lord. Und er schrie zum Herrn. And as he did that, his hope returned. Und als er das tat, kehrte auch seine Hoffnung wieder zurück. And that's the amazing thing about the way God works. Und das ist das Unglaubliche, wie Gott eben tatsächlich wirkt. If we are refusing him, wenn wir ihn ablehnen, if we're running in the opposite direction, wenn wir von ihm wegrennen, the moment we turn around, God is there with his mercy. In dem Moment, wo wir wieder umdrehen, ist Gott sofort mit seiner Gnade dort. He's there to once again give us hope. Er ist wieder da, um uns wieder Hoffnung zu geben. And to shower us with his grace. Und uns mit seiner Gnade, ja, zu überschütten. But he wants us to be willing to follow him. Aber er möchte, dass wir bereit sind, ihm zu folgen. And rather than having to go through these experiences of rebellion and chastisement, if we're simply willing, we'll experience him in a greater way. Und anstatt eben solche Sachen durchmachen zu müssen aufgrund von Rebellion, haben wir die Möglichkeit, Gott auf viel größere Art und Weise in unserem Leben zu erleben. Now Jonah's sober mind led him to a repentant heart. Das heißt, als der Jonah wieder klar denken konnte, hat das auch sein Herz zur Buße geführt. Notice in verse 8 and 9 it says, those who regard worthless idols forsake their own mercy, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. Vers 9. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Once Jonah came to his senses, his attitude changed. Als Jonah wieder seine Gesinnung zurückgekriegt hat, hat sich auch seine Einstellung geändert. He recognized how bad his sin was. Er hat erkannt, wie schlimm seine Sünde war. He recognized that he had forsaken his own mercy. Er hatte erkannt, dass er diese Gnade abgestoßen hat. So God was on a regular basis offering mercy to him as he does to us. Gott hat regelmäßig auch dem Jonah diese Gnade angeboten, so wie er das bei uns auch tut. But Jonah forsook it when he ran away. Aber Jonah hat das einfach links liegen lassen, als er wegrannte. Jonah returned to a previous commitment. Jonah ist hier wieder an dieses frühere Gelübde oder das, was er versprochen hatte, zurückgekehrt. Notice it also says, I will pay what I have vowed. Er sagt ja hier auch, ich werde auch die Opfer bringen, die ich für die ich Gelübde gegeben habe. Das werde ich erfüllen. This is likened to us returning to our first love. Das ist wie bei uns, wenn es im Neuen Testament heißt, dass wir zu unserer ersten Liebe zurückkehren. It's going back to that place where we were when everything was fresh. An den Ort zurückzukehren, wo alles noch ganz frisch und neu war. You know, I remember when I first got saved, what it was like. Ich kann mich noch daran erinnern, wie es war, als ich zuerst gläubig wurde, gerettet wurde, wie das war. Excited that God saved me. Ich war so voller Freude, dass Gott mich gerettet hatte. And that he took a person like me and changed him. Und dass er eine Person wie mich genommen hatte und mich verändert hat. You know, my life before the Lord was a mess. Mein Leben, bevor ich den Herrn getroffen habe, war ein absolutes Desaster. Das war einfach nur Scherben. You know, I was involved in drugs and in alcohol and in violence. Ich war involviert in Drogen, Alkohol und auch Gewalt. You know, it was a disaster. Es war einfach Chaos. But yet in that dark pit where I lived, God reached out and he grabbed me. Aber doch hat Gott in diese dunkle Grube hineingegriffen und hat mich rausgezogen. And I remember just that simple love that God placed in my heart for him at that point. Und ich erinnere mich an diese ganz simple, einfache Liebe für ihn, die Gott in mein Herz gelegt hat zu dem Zeitpunkt. You know, those times when I have ran a bit from God since then. An den Zeiten, wo ich hier und da mal von Gott wieder weggerannt bin, the Lord is so faithful to remind me of those early days. Ist Gott so treu und erinnert mich immer wieder an genau diese frühen Begebenheiten. When he revealed himself to me in such a real way. Als er sich mir auf so echte Weise offenbart hat. You see, when God brings us to our senses, wenn Gott uns wieder zu unseren Sinnen bringt. He helps us to return to that place of our first love. Dann hilft er uns auch, an diesen Ort der ersten Liebe wieder zurückzukehren. And that's what Jonah did. Und das ist das, was Jonah hier tat. Jonah also acknowledged that the Lord was his salvation. Jonah gab hier auch ganz klar zu, dass der Herr seine Errettung war. God was his only way out of this. Gott war der einzige Weg hier raus, der einzige Ausweg. And so he yielded himself to him. Und dem hat er sich einfach unterstellt. So then how does this end today? Ja, wie endet das also heute? Notice in verse 10. Im Vers 11 auf Deutsch. It says, so the Lord spoke to the fish and it vomited Jonah onto dry land. Im Vers 11. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spuckte Jonah aus ans Land. God got Jonah to the place where he wanted him to be. Gott hatte den Jonah dorthin gekriegt, wo er ihn haben wollte. Now this would have been someplace probably on the coast of northern Israel. Das wäre irgendwo an der nördlichen Küste von Israel gewesen hier, worum es geht. Now Nineveh was inland. Nineveh war im Landesinneren. That means that Jonah still would have had quite a distance to go and to walk until he got there. Das heißt also, Jonah hat immer noch eine ordentliche Distanz gehabt, die er jetzt laufen musste. And so not only did Jonah add mileage to his journey. Also der Jonah hat nicht nur Kilometer hinzugefügt zu seiner Reise. Not only did he make it longer, er hat es also nicht nur länger gemacht, but he had to go through this experience of being barfed out on the beach. Sondern er musste jetzt auch noch durch die Erfahrung gehen, dass er da tatsächlich auf den Strand gekotzt wird. Now you think about different modes of transportation. Also wenn man so über bestimmte Transportmöglichkeiten nachdenkt, this is not a very attractive one. Dann ist das hier nicht wirklich eine attraktive Variante. There was no first class in the belly of the fish. Es gab keine erste Klasse im Bauch des Fisches. You know, you think about what it must have been like to be barfed out of something. Ja, überleg mal so ein bisschen, wie das sein müsste, aus so einem riesigen Teil rausgekotzt zu werden. You know, and just kind of laying there, just on this beach, covered in this nastiness. Und dann liegt man da am Strand in diesem ekelhaften, was auch immer. Some people speculate that because of the fish's stomach acids, Jonah was bleached white. Einige Leute spekulieren, dass aufgrund der Säuren im Bauch des Fisches, dass der Jonah wie gebleicht war, also so richtig weiß. And then he would have lost all of his body hair. Runzlig und dass das ganze Haar abgefallen wäre. Could you imagine just being some dude walking down the beach that day? Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr so an dem Tag einfach am Strand entlang geht? Seeing this like big old massive fish coming out and barfing out a guy. Und dann kommt so ein riesen Fisch und spuckt einfach so einen Typen auf den Strand. And there he is, this bleached white alien looking thing flapping around on the sand. Und da liegt also dieser gebleichte, ja, fast wie ein außerirdischer aussehender Typ am Strand. Now, despite all of these things, ja, trotz all dieser Dinge, just imagine the relief in Jonah's heart. Denk mal drüber nach, welche Erleichterung auch in Jonas Herzen sein musste. Although he was covered in fish vomit, auch wenn er komplett von Fischkotze übergeben war, although he was bleached white and hairless, und weiß und ohne Haare war, and just laying there, probably embarrassed on the sand. Und einfach nur total, embarrassed. Wow. Egal. Er liegt da eben am Strand und schämt sich. Imagine the sense of God's mercy that was in his heart. Aber denkt gleichzeitig darüber nach, was für ein Gefühl der Gnade Gottes auch in seinem Herzen. Can you remember those times when you've just sensed the absolute mercy of God in your life? Könnt ihr euch an Zeiten erinnern, wo ihr in eurem Herzen einfach überwältigt von der Gnade Gottes euch gegenüber wart? When you know he should have given you far more than you got. Wenn ihr genau wusstet, eigentlich haben wir was ganz anderes verdient, because of a bad decision or rebellious mistake. Aufgrund von schlechten Entscheidungen, die wir gemacht haben oder einem Rebellionsfehler. But yet God so creatively can get us back on track in the direction he wants us to go in. Aber Gott kann auf ganz kreative Art und Weise es so bewirken, dass wir wieder auf den richtigen Weg zurückkommen. Jonah had a second chance. Jonah hatte eine zweite Chance. You know, as odd as it was at that point. Ja, so komisch wie das Ganze eben zu dem Punkt auch wirklich war. And God often gives us second, third, fourth, fifth chances. Und Gott gibt uns häufig zweite, dritte, vierte, but we have to remember, fünfte Chance. We have to remember something. Aber wir müssen etwas dabei, da müssen wir uns dran erinnern. It's not always guaranteed. Das ist nicht immer garantiert. Sometimes if we say no to God, manchmal, wenn wir Gott Nein sagen, we can completely miss out on an opportunity to be used by him. Können wir tatsächlich eine Möglichkeit, durch ihn gebraucht zu werden, could be just komplett for a verpassen. Moment in time, selbst wenn es nur ein kleiner Moment in God der Zeit saying, ist. Here, I have this for you right now. Hier, ich habe genau das für dich, jetzt sofort. And we go, nah. Und wir sagen, nee. And we can see that opportunity, that blessing just disappear. Und wir sehen, wie diese Möglichkeit, dieser Segen verschwindet. So what's the lesson here? Was ist also die Lektion? It's better to obey. Es ist besser, gehorsam zu sein, than to be barfed up by a fish. Denn von einem Fisch ausgekotzt zu werden. It's a simple lesson. Es ist eine ziemlich einfache Lektion. It really is that regardless of the intensity of the thing that God asks us to do, egal wie intensiv oder herausfordernd es vielleicht ist, was Gott von uns verlangt. Let's obey him. Lasst uns gehorsam sein. Let's trust sein. Him. Lasst uns ihm vertrauen. You know, let's walk in that place of obedience and in fellowship with him. Lasst uns in diesem Ort des Gehorsams und der Gemeinschaft mit ihm wandeln. In order to experience his presence in an unbroken way. Damit wir seine Gegenwart auf eine ungebrochene Art und Weise wirklich erleben können. As we close in prayer today, we're going to have the worship guys come on up and close us in a song. Wir werden im Gebet schließen und das Worship-Team kann nochmal nach vorne kommen.